Der Vorsitzende der Arabischen Sozialistischen Partei Ägyptens, Wahid al-Uksuri, verurteilte am 19. Mai über eine Stellungnahme die Massenentführung der DEVRK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime und dessen inhumanen Untaten gegenüber den jungen Frauen.